Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 457 Android Quo Vadis. Ha, der Titel kommt mir bekannt vor, den hatten wir schon mal. Ja, aber ist der nicht bezeichnend jetzt für die nächste Android-Version, Android Q? Ha? Versteht ihr es? Ja, also das ist doch, ne, musste ich nochmal bringen. Und dennoch wird eins der Hauptthemen heute das Xiaomi Mi 9 sein. Ja, und dann aber auch die Katastrophe von Android Q. Oder ist es etwa egal? Ein neues File-Management wird eingeführt. Shocking. Und dann natürlich wieder jede Menge News. Naja, es hielt sich eigentlich noch in Grenzen. Aber zumindest mal mehr als in der restlichen Tech-Welt. Ja, da ging ja gar nichts mehr letzte Woche. Also ich glaube, ich muss bald auswandern. Ne? Also das gibt es echt nicht mehr. In der Community war sehr viel los. Da habe ich ein paar Themen rausgepickt. Und auch natürlich eine App der Woche. Aus dem Blauen rausgegriffen. Ja, die ist, glaube ich, schon so lange auf dem Markt, aber egal, ja, musste mal sein. So, das Xiaomi Mi 9 war sowohl in der Community ein Thema, da nochmal vielen Dank an den Alexander für die ausführliche Berichterstattung. Ja. Ich werde auch gleich nochmal davon etwas vorlesen. Aber es gab auch noch einen Artikel auf Android Central zum Xiaomi Mi 9. Ein Review und der machte sich Luft über das Einbinden von Werbung in die Oberfläche. Davon habe ich jetzt so noch nichts gehört. Vielleicht ist das ja auch etwas, was nur für die USA aktiv ist im Moment. Ja, ansonsten war das Gerät im Test dort eigentlich, hat es ganz gut abgeschnitten. Wenn man den Preis bedenkt, für 449 Euro, ja, ist das schon ein Hammer. Ich weiß nicht, war das wirklich so günstig bei uns? Es heißt ja Western Markets, 449 Euro, okay. Ist wirklich gut vom Preis her. Kommt mit dem Snapdragon 855 Chipsatz. Das heißt, dürfte ziemlich schnell sein. Im Vergleich zum Galaxy S10 Plus ist es fast die gleiche Leistungskategorie. Und das hört sich ja alles erstmal ganz gut an. Und eben als großer Nachteil hier bei dem Android Central Artikel, dass die MyUI tatsächlich mit Werbung aufwartet und dass dann hier die Benutzung auch wesentlich schlechter und auch schleppender macht. Trotzdem kommen die zum Schluss, dass das Xiaomi Mi 9 sich anfühlt wie ein $1000 Premium-Flaggschiff, aber eben nur die Hälfte kostet. Ja. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, denn ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen erst 649 Euro, also deutlich mehr, 200 Euro mehr für das Honor View 20 bezahlt. Ja. Und da wird man natürlich hellhörig, ne? Bei dem Ganzen. Und man muss schon sagen, also für das Geld ist das Xiaomi Mi 9 doch eine wirkliche Konkurrenz. Ja. Ich habe ja mich, ja, sagen wir mal, auf die Seite von Huawei geschlagen mit den Kirin-Prozessoren. Die finde ich nämlich sehr, sehr innovativ. Und man muss bedenken, dass der 855 sozusagen den Anschluss an den 980er Kirin-Prozessor gibt. Ob der jetzt besser ist oder also schneller ist oder langsamer, kommt gar nicht so arg ins Gewicht. Fakt ist, der Kirin 980 hatte die Nase vorn. Zu dem Zeitpunkt gab es nämlich noch keinen Snapdragon 855. Dann ist der Snapdragon 855 rausgekommen. Der muss sich dann wieder mit dem neuen Kirin-Prozessor rechnen, der wieder gegen Ende des Jahres dann eben vorgestellt wird. Vermutlich in der Mate-Reihe dann wieder. Und von daher kann man da auch nicht meckern. Ich bin also sehr begeistert von den Leistungsdaten des Kirin-Prozessors und natürlich, weil der dann auch Qualcomm mal so einen Tiefschlag versetzt, ganz lustig. Bin gerade nicht so gut auf Qualcomm zu sprechen. von daher, ich komme auch gleich nochmal dazu, was ich da in der Community noch gelesen habe. Snapdragon 855 gegen Exynos. Ja. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Also, da ist jedenfalls Android Central zu dem Schluss gekommen, ja, super genial, aber die Ads, also die Werbung in der Oberfläche. Das finde ich natürlich schon ein bisschen komisch, würde allerdings auch erklären, warum das Handy dann so extrem günstig sein kann, denn von der Technik her machen die da wohl keinen Gewinn beim Verkauf dieses Gerätes, kann ich mir echt nicht vorstellen und deswegen ja, so werbefinanziert, wer weiß. Wie gesagt, hier habe ich noch nichts gehört davon. Keine Ahnung. Also nochmal ganz kurz, ich habe ja schon das Xiaomi Mi 9 mindestens einmal die technischen Daten gesagt. Trotzdem will ich es nochmal sagen. Also 48-Megapixel-Kamera, Snapdragon 855, gibt Versionen ab 6 GB RAM, glaube ich. Moment, dass ich nichts Falsches sage. Eieiei, wo ist es denn? Also ich meine gelesen zu haben, dass es Versionen gibt ab 6 GB RAM und 128 GB Speicher und auch eine 8 GB Version. Dann, ich glaube, was war denn das jetzt hier? Meine Güte. Eieiei. Ich glaube, ich muss mal hier Android Central wieder eine Nachricht schreiben. Die müssen mal ein bisschen die Sachen hier aufräumen. Ja, das ist ja wirklich schlimm. Ist ja alles durcheinander hier bei denen. Wie soll ich denn hier den Ankast machen, ja, wenn alles hier durcheinander ist? Was soll denn das? Ja, so geht das denn nicht. Ah, da ist es ja. Also 6 GB, 64 GB Storage, genau, 128 GB, 256 GB Storage und 8 GB RAM. Also die drei Versionen gibt's. Und da muss ich auch gleich wieder etwas zurücknehmen, was ich gesagt habe. Also die Version mit 449 € ist natürlich nicht konkurrenzfähig mit 6 GB RAM und 64 GB Storage. Und die anderen sind dann natürlich entsprechend auch teurer. Von daher relativiert sich das alles wieder ein bisschen. Okay, trotzdem gab es dazu einiges in der Community deswegen. Ich lese nicht alles vor, weil wie gesagt, der Alexander hatte wirklich sehr viel davon geschrieben. Da gibt es auch eine Note, einen kleinen Artikel in der Community, den könnt ihr dauerhaft aufrufen. Die Chats, die könnt ihr erst dann sehen. Also ab dort, wo ihr quasi der Line-Community beigetreten seid. Aber die Notes könnt ihr immer sehen, auch wenn die schon vorher geschrieben werden. Also da vielleicht nochmal reingucken. Und da ging es eben insgesamt dazu. Ich lese die erste Nachricht mal vor. Wie gesagt, ich tue da so ein bisschen was rausnehmen. Ne? Habe das Gerät gestern bekommen, die 20 Watt Ladestation funktioniert auch, separat aus China bestellt, da sich um die Lieferung des Handys verzögert hat, da kam die Ladestation sogar schon eine gute Woche vorher. Bei dieser war gar kein Netzteil dabei, sie funktioniert aber wie mit dem mitgelieferten Handynetzteil 9 Volt, 2,5 Ampere gleich 22,5 Watt. Bei angenommen 88,9% Wirkungsgrad reicht das dann gerade für 20 Watt induktives Laden. Das Handy gefällt mir recht gut. Was mir aber nicht gefällt, ist die Art und Weise, wie Xiaomi Benachrichtigungen darstellt. Solange sie neu sind, werden sie in der Benachrichtigungsleiste dargestellt. Wenn man die Leiste einmal herunterzieht, verschwinden die Icons aber aus der Leiste. Diese bleibt dann leer, was ich ziemlich nutzlos finde. Genauso verhält es sich mit dem Always-On-Screen. Für die Benachrichtigung gibt es einen Workaround, oder, Entschuldigung, für die Benachrichtigung habe ich einen Workaround gefunden, schreibt Alexander, eine App, die Benachrichtigung als Overlay darstellt, die Position und Icongröße kann man dabei selbst bestimmen. Sieht nicht besonders hübsch aus, vor allem mit den schwarzen Hintergründen, die sind aber nötig, da in manchen Apps die Statusleiste schwarz ist und in anderen weiß. Weiße Icons auf weißem Hintergrund sind sonst unsichtbar. Der Fingerprint-Scanner hat bei mir eine Erkennungsrate von geschätzten 50%. Vielleicht muss ich mich noch daran besser gewöhnen. Was mir nicht gefällt, sind die Energiespareinstellungen. Standardmäßig darf anscheinend keine App im Hintergrund laufen. Moment. Mit Android 8 wurde es eingeführt, dass Apps, die im Hintergrund laufen, wollen so eine dauerhafte Notification brauchen, aber selbst das reicht inzwischen nicht mehr. Eine Option, den Energiesparmodus systemweit abzuschalten, habe ich nicht gefunden. Stattdessen muss man für jede App einzeln in die App-Info gehen und die Einstellung vornehmen, wenn man das möchte. Für mich ein Rückschritt gegenüber Android 8, wo ich solche Probleme noch nicht hatte. Hier muss ich ganz kurz was einwerfen, und zwar, das ist mittlerweile, also ab Android 9 wohl durch die Bank weg der Fall, also auch bei den Stock-Android. Bei den Stock-Android ist es sogar so, dass man das gar nicht richtig umgehen kann. Das heißt, da gibt es nur die Möglichkeit, man schaltet diese AI aus und dennoch werden immer wieder sporadisch Apps beendet. Ja. Und da hat man auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Unfassbar, aber so ist es. Die Xiaomi-Oberfläche kenne ich leider nicht. Ja? Ich hoffe, dass es da dann auch dauerhaft bleibt. Bei dem Honor Your Way komme ich später nochmal dazu. Da gibt es auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit, um genau das zu tun. Ja, was heißt jetzt? Die gab es eigentlich schon immer. Von daher konnte ich auch nie so verstehen, dass Honor und Huawei so stark kritisiert wurden, weil das konnte man schon immer abschalten. Und seit Android 8, übrigens beim Pixel, kann man es nicht mehr abschalten. Und seit Android 9 Pi kann man es auch auf den anderen Geräten mit Android 9 Pi nicht mehr richtig abschalten. Unfassbar. Und von daher, ja, keine Ahnung. Dann weiter. Die Kamera fand ich bei meinem Vorgänger Samsung Note 8 geringfügig besser. Das Mi 9 schießt manchmal unscharfe Fotos bei guten Lichtverhältnissen, obwohl ich das Gerät ruhig halte. Das gab es beim Note 8 nicht. Die 48-Megapixel-Bilder können gut werden, aber nur bei einfachen Motiven. HDR und AI-Funktionen sind bei der hohen Auflösung deaktiviert, sodass zum Beispiel ein bedeckter Himmel zu einer einheitlich weißen Fläche wird. Die Ultra-Weitwinkel-Linse gefällt mir gut, aber bisher hatte ich noch keine Notwendigkeit dafür. Insgesamt bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich das Gerät wirklich behalten will. Ich denke, in vielen Aspekten würde mir das Samsung Galaxy S10 Plus besser taugen. Es ist aber zurzeit noch ziemlich teuer. Wenn ich mit dem Mi 9 so lange glücklich bin, bis das S10 Plus um 450 Euro im Preis gesunken ist, dann kann ich mir das S10 Plus zusätzlich kaufen und habe beide Handys zu dem Preis, was das S10 Plus jetzt alleine kosten würde. Okay, Denkfehler ist, wenn das Gerät 450 Euro günstiger wird, dann gibt es bereits schon ein Gerät, das die Leistungsfähigkeit von beiden Geräten zusammengerechnet wieder aus dem, vom Thron kickt, ja. So ist es nun mal. Also das ist leider immer die Schwierigkeit, man könnte immer unendlich warten, ja. Also wie gesagt, das S10 Plus ist jetzt das Nonplusultra. Wenn das 450 Euro günstiger ist, ist es nicht mehr das Nonplusultra. Zudem ist die Schwierigkeit beim S10 Plus, dass jetzt schon diverse Tests bestätigen, dass die Snapdragon-Version besser als die Exynos-Version ist. Das würde für einen Import sprechen, zum Beispiel die Version G9750 die URL. Schwierige Entscheidung. Du, da würde ich mal abwarten mit den Tests, weil die amerikanischen Kollegen, das merke ich immer wieder, die sind so frustriert mittlerweile, dass bei ihnen immer die schlechteren Geräte gibt, dass die jetzt dazu übergegangen sind, einfach zu behaupten, die Geräte sind besser. Nee, das ist wirklich ernst, und das ist ja auch so eine Sache wie, das ist nichts Objektives, ja, das ist eine Feststellung, ja, mir gefällt das Bild besser. Ja, ist auch ein Bild hier gepostet worden vom Alexander, das sieht man ganz klar, ja, die zwei gegenübergestellt, Snapdragon und Exynos, dachte ich noch, bevor ich gesehen habe, welches Bild vom Exynos ist und welches vom Snapdragon, dachte ich, oh, das ist doch viel besser, Das ist ja richtig so. Ja, und dann stellte sich heraus, das ist das Bild vom Exynos. Ja, also das kann man so nicht sagen. Ja. Und ansonsten würde ich lieber auf die Leistungsfähigkeit gucken und die ist beim Exynos geringfügig höher als beim Snapdragon, so wie es eigentlich immer in der Vergangenheit war. Also der Exynos ist definitiv der bessere Prozessor. Was Qualcomm wirklich gut macht, ist die Kamera-Software. Ja, also die Ansprechschnittstelle zur Kamera, die ist ziemlich ausgereift. Ja. Aber dennoch, wie gesagt, finde ich jetzt hier bei dem Exynos-Prozessor eher das Bild besser als beim Snapdragon. Ja. Aber wie gesagt, das sind subjektive Vorlieben, die kann man nicht wissenschaftlich belegen, sage ich mal. Und sowas Ähnliches gibt es auch jetzt gerade mit dem bei mir mit diesem Honor View 20, eine 48-Megapixel-Kamera. Ich kann teilweise Tests nicht nachvollziehen. Ja. Und ich bin eigentlich ziemlich genau, also ich gucke Pixel für Pixel, gucke ich mir alles an, obwohl man das in der Realität ja gar nicht macht. Also ich gucke mir ja das ein Bild nicht Pixel für Pixel an da, ja. Aber wenn ich mir dieses vergleiche, komme ich immer wieder zum Ergebnis, dass sehr viele Tests, die jetzt zum Beispiel die 48-Megapixel-Aufnahmen kritisieren, absolut daneben sind. Ja? Da wird ernsthaft gesagt, die 12-Megapixel, ich weiß gar nicht, wo die diese Informationen aus den Fingern raussaugen, dass die 12-Megapixel die Auflösung wäre beim Honor View 20, die genutzt wird, um die besten Aufnahmen zu machen. Dass das also die voreingestellte richtige Auflösung wäre. Quatsch! Das ist ein Riesenquatsch! Sowas habe ich noch nie erlebt, sowas, ja? Wie kann man sowas nur schreiben? Wahrscheinlich steckt da auch wieder dahinter, weil die Tester ziemlich sauer sind, dass ihr teures Gerät, das sie sich für 1200 Euro gekauft haben, nur 12 Megapixel hat. Dann darf es natürlich nicht sein, dass das andere Gerät für 649 mit 48 Megapixel das Ding wegputzt ohne Ende. Ja? Ein paar Sätze später kommt dann wiederum, wenn man dann natürlich auf Details achtet, sieht man, dass durch die 48-Megapixel-Kamera mehr Details sichtbar sind. Ah, ja. Ihr seht also, so kann man das nicht mehr sagen. Ja, was ihr lest, ist nicht unbedingt die Realität, sondern das, was der Tester sagt. Genauso wie mit dieser AI Clarity, da bin ich sehr skeptisch. Alles, was ich jetzt bisher probiert habe, ist, dass die 48 Megapixel Normalaufnahme besser aussieht als die AI Clarity Aufnahme. Keine Ahnung, woran das liegt. Möglicherweise braucht man ein Stativ dafür, weil da die Aufnahme länger dauert. Ja. Und da kriegt man dann vielleicht bessere Ergebnisse raus, aber in der Praxis, das heißt das Handy in der Hand halten und Bild machen, sieht die Sache anders aus. Ja gut, okay. Also Xiaomi Mi 9, abschließendes Urteil kann ich mir natürlich nicht erlauben, weil ich das Teil noch nicht mal in der Hand gehabt habe. Deswegen müsst ihr euch darauf verlassen, was Leute in den Tests eben sagen. Ja, dass das dann letztendlich auch das ist, was, wie ihr das empfinden würdet, das weiß natürlich niemand, aber so ist es halt immer bei Tests, ja. Ich denke aber, dass man für das Geld nichts falsch machen kann, wenn ihr das schon in einen Vergleich setzt, bei so einem Gerät mit dem Galaxy S10 Plus, das wahnwitzig viel mehr kostet, dann muss ich sagen, ist das Xiaomi das bessere Gerät als das Galaxy 10 Plus. Auf jeden Fall. Weil, wo ist denn da die Relation? Ja, das ist genauso, wenn ihr jetzt, was weiß ich, wenn ihr ein Auto kaufen würdet für 9.000 Euro, ja, und ihr vergleicht das mit dem Auto für 65.000 Euro, ja, und ihr kommt zu dem Schluss, naja, also das 65.000 Euro Auto ist vielleicht ein klein wenig besser, was von mir aus das Motorgeräusch betrifft, ja, also hört sich einfach viel schöner an und so und deswegen ist das das Bessere. Ja, dann sage ich, ja klar, okay, gut, damit kann man leben bei dem Preis. Und ich denke, so muss man auch an das Xiaomi reinkommen. Alleine schon die Tatsache, dass ihr das überhaupt vergleichen könnt mit dem S10 Plus, ist der Hammer und macht es deswegen zum besseren Gerät. Ja. Genau. Und wie gesagt, das S10 Plus ist ein super Teil, aber halt zu teuer. Und wenn das 450 Euro günstiger wird, dann ist das nur noch ein durchschnittliches Teil an Smartphone. Ja? Und es gibt schon wieder mehr auf dem Markt. Unter anderem werde ich so gegen Ende noch etwas sagen, was vielleicht schon wieder das Samsung Galaxy S10 Plus dermaßen den Hintern tritt, dass es nicht mehr weiß, wo rechts und links ist. Ja, und wird wahrscheinlich schon im Mai passieren. Aber dazu später mehr. Okay, weiter geht's. Katastrophe oder egal, File-Management ändert sich unter Android Q. Mir ist die Kinnlade heruntergefallen, als ich das gelesen habe. Da sehe ich ein unglaubliches Potenzial für Probleme. Ich hoffe, dass ich nach dieser Änderung überhaupt noch das Gerät nutzen kann als Desktop-Ersatz. Ja, das, was ich ja jetzt nächsten Monat machen will. Ja, ich habe es jetzt wirklich, wirklich vor. Es wird passieren nächste Woche. Ja, ich habe den ersten Blick riskiert, habe über mein Fire TV das Honor View 20 verbunden, ja, über an das TV-Gerät im Desktop-Modus, ganz ohne Maus und Tastatur. Ich habe nur mal hier so ein bisschen geguckt und ein paar Einzelprogramme gestartet, ja, und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich werde es machen, ja. Ob ich es natürlich beibehalten kann, wird sich erst mit der Zeit zeigen, ja, wenn ich dann hier aktiv zum Beispiel den Netcast mache, aufnehme, ja, editiere, die Videos mache und so weiter, was bleibt dann, geht es, wie viel, ist es schlechter als vorher, also das heißt, brauche ich mehr Zeit als vorher, nach einer Eingewöhnungsphase, das alles muss ich ja erst gucken, wenn ich es im richtigen, echten Praxiseinsatz habe. Wenn das nicht hinhaut, muss ich mir einen neuen Laptop holen, ja, da muss ich mal gucken, was ich mit meiner Kasse mache, ja, mit meinem Geldbeutel, ja, ob ich da, ja, was nicht, keine Ahnung. Also momentan ist es ein Zwiebelleder, ja. Ihr kennt es ja, ne? Wenn man aufmacht, muss man heulen. Ja, das ist aber nicht zuletzt dem Honor View 20 geschuldet, ja. Aber wie auch immer, um jetzt zum Kern zu kommen, das Dateimanagement soll sich komplett ändern. Und zwar so, dass Apps nur noch Zugriff haben auf den Bereich für die App und überhaupt nicht mehr zugreifen können auf andere App-Daten. Gar nicht mehr. Damit werden wohl einige Sachen überhaupt nicht mehr funktionieren. Das ist so schlimm, dass sogar dass für alte Apps, die bereits installiert sind, nach dem Update, werden diese Änderungen erst gar nicht aktiviert. Wenn ihr die alten Apps aber einmal deinstalliert und wieder neu installiert, dann habt ihr die neuen Berechtigungen und ihr könnt es auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, am besten keine App mehr deinstallieren, die irgendwas macht. Ja, aber auch das wird sich dann irgendwann natürlich von selbst erledigen, weil wenn die anderen Apps, die ihr installiert, eben dieses rechte System haben und die werden es die haben, dann könnt ihr mit dieser alten App nicht mehr auf die neue zugreifen und damit war es das. Ich weiß noch nicht genau, was für Auswirkungen das haben wird, aber theoretisch ist es so, dass ihr zum Beispiel mit einer ich sag's gleich, wo nochmal die Ausnahmen sind. Also ganz so krass wird's wahrscheinlich nicht, aber nehmt mal an, ihr habt jetzt eine App, die hat jetzt die macht jetzt einen Folder Pictures und ihr nehmt mit dem Spezialprogramm da zum Beispiel Fotos auf, der legt die in Pictures rein und jetzt nehmt ihr einen Editor und wollt ein Bild in diesem Ordner Pictures editieren und da steht ihr fest, Das geht nicht. Der sieht den Pictures-Ordner gar nicht. Diese Bilder existieren nicht für diese App, weil der ganze Speicher sogenannte Sandboxes sind. Für jede einzelne App eine Sandbox. Die sind vollkommen abgeschottet. Das ist eine Katastrophe. Damit sind Unmengen von Apps vollkommen unbrauchbar geworden. Ich denke deswegen auch diese Sache, ja, dass die Apps, die bereits installiert sind, diese Regeln einfach ignorieren können. Aber das ist eine Falle. Ja, das ist eine Falle. Ja. Denn ihr, wenn ihr die einmal installiert habt, ja, und wollt die nochmal neu installieren, dann war's das. Und warum dann ein Entwickler nochmal eine neue Version von seinem Editor-Programm rausbringen soll, weiß ich auch nicht genau. Eine einzige Sache zum Glück gibt es. Ja. Es gibt offenbar 4 Folders, die für alle Apps zugänglich sind. Und das ist Fotos, der Fotoordner, Videos, Music und Downloads. Diese 4 Bereiche als Folder sind für alle Apps zugänglich. Das sind die sogenannten Shared Collections. Und damit folgen die dem Files Go. Files bei Google nennt sich das, ja. Was da veröffentlicht wurde. Also das heißt, die wollen komplett weg von dieser Dateistruktur und wollen eigentlich alles nur noch aufteilen in Foto, Video und so weiter. Damit wäre natürlich meine gesamte Planung weg. Also wenn ich nicht mehr frei auf Verzeichnisse zugreifen kann, und zwar von jeder App aus, dann ist die Desktop-Nutzung natürlich gestorben. Ich kann nur hoffen, dass da Lösungen implementiert werden von Firmen eben wie Huawei oder Xiaomi, damit der Desktop-Modus eben zum Beispiel noch überhaupt noch vernünftig nutzbar ist. Google ist also hier sukzessive dabei, Android zu zerstören hinsichtlich der Freiheit, der Openness. Unter dem Deckmantel der Sicherheit werden die gerade restriktiver als Apple. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Wie gesagt, ich will noch anmerken, es ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ja, weil da muss man jetzt erst noch mal abwarten, wie das dann wirklich sich entwickelt. Ja. Angeblich soll auch Files bei Google hier wohl auch eine Ausnahme bilden. Das heißt, dass dieses Programm wohl noch zugreifen kann auf die Dateien. Ja, was natürlich dann auch eine Menge Fragen aufwirft. Warum sollte ein Google-Programm Zugriff auf alles haben, während die anderen Programme gar keinen Zugriff mehr haben? Auch das ist wieder eher Apple-like. Verstehe ich nicht ganz. Ja. Aber gut, wie gesagt, man muss nur abwarten. In Android Q ist das jetzt aufgetaucht in der Beta 2. Das Ganze nennt sich Scoped Storage. Ja. Ich würde es eher als Scrooge Storage bezeichnen. Ja. Oder Scroogle Storage. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ich wollte aber schon mal die Alarmglocken vorwärmen. Ja, also die Alarmsirene vorwärmen. Ja. Aber wie immer nützt das ja eh nichts. Wir müssen da durch. Ja. Das haben wir auch schon mit dem blöden Batteriesparmodus jetzt erlebt. Und also ich muss schon sagen, die Android-User werden momentan ein ums andere Mal strapaziert, die Nerven jener. Und ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt sich genau vor meinem Switch Desktop oder eben Laptop zu Smartphone im Desktop-Modus, dass das jetzt nicht zunichte gemacht wird. Ja, sonst, wow. Also nicht zu updaten ist natürlich keine Option. Schon alleine aus Sicherheitsgründen braucht man die aktuelle Version. Ich kann nicht das Teil als Desktop-Rechner benutzen mit einer möglicherweise unsicheren Android-Version. Das wäre der Super-GAU. Ja, das geht einfach nicht. Meine Güte. Wenn das so weitergeht, werde ich noch zum Aussteiger. Meine Güte, ich kann es nicht fassen. Naja, übrigens, für die Leute, die nicht in der Community aktiv sind, beziehungsweise noch nicht bei Line sind in der Community, gibt es das überhaupt? Ja, kann gar nicht wahr sein, ne? Line-Community, bitte hier, ne? Abscannen, den QR-Code im Video oder den Link klicken in den Shownotes und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Jedenfalls habe ich auch nochmal hier das Video in den Shownotes jetzt verlinkt. Ich habe ja mein Honorview 20, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt bekommen und habe ein kurzer, erster persönlicher Eindruck von dem Ganzen gemacht. War ein bisschen unterwegs, habe die Zeit genutzt oder die Gelegenheit dafür genutzt, ein bisschen wegzufahren und dort die Kamera mal ein bisschen zu probieren und so. Ist zwar kein echter Kameratest, weil es gibt ja eh schon so viele, aber es ist immer so allgemein meine ersten Eindrücke davon und ja, guckt es euch mal an. Genauso wie ich für euch eine Lösung habe, zwecks der EMUI und Magic UI mit dem Beenden der Apps durch das OS. Auch da sind ein paar Sachen ja immer wieder aufgetaucht seit Android 8 eigentlich schon, aber unter Android 9 ist es dann zur Katastrophe mutiert. Und zwar ist das dieser Stromsparmodus, der wahllos einfach eben Apps beendet, so wie es eben auch beim Xiaomi beschrieben wurde. Und da gibt es jetzt zum Glück, zumindest mal bei den Huawei-Geräten und Honor-Geräten, eine Möglichkeit, das zu verhindern. Und zwar, ich hab das im Video hier gezeigt, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen guckt euch schon mal an, wo ihr draufklicken müsst. Ja, es ist nämlich ziemlich versteckt, aber ihr müsst über Special Access praktisch dem Programm auch quasi gestatten, dass es nicht mehr beendet werden darf. So, genau. Also hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. So wird es auch tatsächlich dargestellt, ja. Not allowed heißt in dem Fall gut. Dann wird nämlich der Stromspareinstellung nicht erlaubt, dieses Programm zu beenden. Danke. Das ist genau das, was ihr braucht. Aber zusätzlich müsst ihr auch bei der Einstellung für den Akku Apps und dort quasi manuelle Management beenden und auch dort alle drei Schalter aktivieren, sodass das nicht von der Seite her wiederum beendet wird. Also es wird nicht einfach gemacht, den Leuten hier zu verhindern, dass die App beendet wird. Das ist schon ziemlich heftig, aber zumindest geht's. Im Gegensatz zu Android 9 Stock Android, was ich auf dem Pixel hatte. Da geht's nämlich nicht. Man kann die AI ausschalten und trotzdem werden die Apps noch beendet. Und zwar nicht nur wegen zu wenig Speicher, ja, sondern auch aus anderen Gründen, die mir nicht ersichtlich sind. Ja. Speicher. Leute, ich habe ja immer gesagt, ja, also je weiter es geht in der Technik, ja, desto mehr Speicher braucht man. Ich konnte es kaum glauben, hier mit der neuen Honor-Reihe, die nutzen den Speicher tatsächlich auch aus. Deswegen sind die Teile wahrscheinlich auch so extrem schnell. Aber trotzdem habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich, da gibt es eine schöne Funktion, also wenn man so Programme offen hat, dann kann man, in der Taskleiste ist so ein Mülleimer. Wenn man da draufklickt, wird alles, was geht, ja, optimiert und geschlossen, ja, so dass man eben auch wieder eine entsprechende Menge Speicher frei hat. Und die größte freie Menge an Speicher, die ich bekommen habe bisher, war 5,8 GB. Das heißt, ohne weitere Apps im Hintergrund, ja, wird schon über 3 Gigabyte Hauptspeicher verbraucht. Ist das irre oder was? Also da seht ihr, wo momentan das Problem liegt. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich die 8 GB Version genommen habe. Denn, sagen wir mal so, gegen Abend habe ich unzählige Apps im Hintergrund laufen. Ziemlich viel. Gut, dann Huawei bietet Apple Hilfe an beim 5G-Ausbau. Apple hat ein Problem. Apple kriegt keine 5G-Chips herbei. Deswegen wird es wahrscheinlich Apple nächstes Jahr noch nicht mal gelingen, ein 5G oder 5G-Handy auf den Markt zu bringen. Was natürlich Apple absolut singen wird mit, sie wollen natürlich nicht, ne, weil die Technologie ist noch nicht ausgereift. Oder ich vermute ja, dass Apple sagt, wegen der unklaren gesundheitlichen Auswirkungen des 5G-Standards sehen wir von diesem Standard bis auf Weiteres ab. Ja, also auf diesen Zug aufspringen, der übrigens jeglicher Logik entbehrt, ja. Angeblich haben sich 180 Ärzte weltweit, also 0,0001% ja, der Ärzte, zusammengeschlossen und haben Bedenken angemeldet auf 5G. Und die 99,9% der restlichen Ärzte sind kein Problem da drin. Also es ist schon ziemlich übel. Und es ist ja immer so, immer wenn eine neue Technologie kommt, man muss ja irgendwas finden. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Apple das nutzen würde, um eine Entschuldigung dafür zu finden, warum sie eben kein 5G-Gerät anbieten können 2020 und sich damit kräftig blamieren werden. Ja. Naja, aber wenn die das so darstellen, werden sie wahrscheinlich noch zum Retter dargestellt. Ja. So, ja, genau. Sieh dir, Apple kann man vertrauen, die nehmen auf die Nutzer Rücksicht, ja. Und dann später, wenn sie die Chips kriegen, dann werden sie es doch einführen, ne, weil jetzt geht's ja. Ja, super. Aber gut, wie auch immer, Huawei hat jedenfalls gesehen, oder sieht jedenfalls, dass Apple da Probleme hat und bietet Apple an, mit entsprechenden Chips diese zu versorgen, damit Apple tatsächlich ein 5G-Phone anbieten kann. Ja. Und damit sieht man auch das gesamte Problem. Ja. Der Modemchip Balong 5000 ist nicht nur der beste, sondern ist auch der, der verfügbar ist auf dem Weltmarkt. Und Qualcomm hat da seine Probleme, Stückzahlen zu liefern. Apple natürlich hat auch Probleme mit Qualcomm, ist ganz klar. Und das zeigt, dass diese Haltung, diese künstlich erzeugte Panikmache gegen Huawei auch tatsächlich den technischen Fortschritt behindert, in dem Sinne. Ja, mich würde nicht wundern, wenn auch diese ganze Diskussion wegen Strahlungsbelastungen eigentlich darin fußt, dass man 5G noch ein bisschen verzögern will, damit die in Anführungszeichen westlichen Firmen noch genug Zeit haben, um überhaupt ein vernünftiges, funktionierendes, konkurrenzfähiges Produkt den Chinesen entgegenzusetzen. Würde mich nicht wundern, wenn das der wahre Grund ist. Ja. Aber das sind Spekulationen, ja, die sind keinesfalls belegt. Ja. Und deswegen müssen wir einfach objektiv sehen, dass 5G aus China oder durch China nach vorne gebracht wird. Ja, ganz klar. Und dass die hier die Nase vorne haben. Das wird mich nicht wundern. Das war in den letzten Generationen auch so. Bloß da hat es eben keinen groß interessiert. Jetzt kommen eben die chinesischen Marken und hauen eben auch die Marken der westlichen Verbündeten weg, ja, aus Korea beispielsweise Samsung, ne? Und da haben wir eben dann das große Problem, dass eben hier ein Ausweg wohl gesucht wird. Naja, okay, gut. Also der Balong 5000 wird jedenfalls angeboten von Huawei, Apple hat da noch keine Stellungnahme dazu genommen. Es steht allerdings außer Frage, dass es keineswegs ein hohes Angebot war, denn wirklich unabhängig davon, wie auch Samsung Bauteile liefert an Apple, wie auch Qualcomm Bauteile liefert an Apple, würde auch Huawei Bauteile liefern an Apple, nämlich eben diesen Balong 5000 Chip, denn das wird ein lukratives Geschäft werden. Also das ist kein Hohn- oder Spaßangebot von Huawei, sondern das ist ein ernst gemeintes Angebot und Apple sollte sich vielleicht überlegen, dieses Angebot anzunehmen, um eben die 5G-Technologie nicht zu verschlafen und nicht solche peinlichen Ausflüchte dann bei der nächsten Keynote, warum denn Apple jetzt komplett den technischen Anschluss verliert, finden zu müssen. Genau. Okay, weiter geht's. Werbung aus meinen Blogs wird entfernt. Wenn endlich die Auszahlungsgrenze erreicht ist, Leute. Ja, ich schenke ja Google nicht das Geld, was da schon drauf ist. Ne? Es ist echt traurig. Klickt mal, Leute. Klickt mal. Ja, ich bin verzweifelt. Ne? Schon seit mehreren Jahren ist dort, ich sag's ganz knallhart, ja, bei AdSense ein Guthaben drauf und ich krieg einfach die Auszahlungsgrenze nicht raus. Da seht ihr mal, wie viel Cent ich so im Monat da krieg. Ne? Aber ich will aufhören mit der Werbung. Aber das Geld, was da drauf ist, was sind 50 Euro oder sowas, die will ich natürlich nicht verschenken. Nein, sind es 50 Euro? Weiß nicht, egal. Muss ich nochmal nachgucken. Die will ich nicht verschenken, ja. Und die Auszahlungsgrenze liegt eben bei 70 Euro. Das heißt, dies muss ich erreichen. Ja? Und das wären dann 70 Euro in 4 Jahren oder so. Ja, ich glaube 4 oder 5 Jahren. 6 Jahre sogar. 6 Jahre sind es. Ist schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Ja? Aber trotzdem, das will ich nicht verschenken an Google. Deswegen geht mal auf die Webseiten, ja, auf meinem Blog. Ich habe ja hier jetzt mehrere Sachen verlinkt, die EMUI, Magic UI beispielsweise. Ja, das war etwas, wo ich hier im Blog microrio.blogspot.com ja, verlinkt habe. Und wenn ihr dort auf die Banner klickt, ne, eventuell Adblocker entfernen, beziehungsweise abschalten kurzfristig, ja, zack, zack, zack, und dann mal klicken und so, ja, und ruckzuck geht es dann, und ich verspreche euch, sobald diese Auszahlungsgrenze erreicht ist, ja, werde ich AdSense deaktivieren, ja, und euch da auch, und auch da keine Werbung reinmachen. Die Werbung geht mir mittlerweile selbst auf den Keks. Ich werde da andere Sachen euch anbieten, ja, aber ich will weg von dieser Werbung, ja, vor allem von der Google-Werbung und ja, nur wie gesagt, Geld Google schenken möchte ich auch nicht, weil wenn ich jetzt die Werbung wegmache, dann werde ich niemals die Auszahlungsgrenze erreichen und werde auch niemals das ausgezahlt bekommen. Und das ist schon ziemlich traurig, aber ja, was soll's. Deswegen, ne, mein Flehen, klickt mal auf die Banner auf den Blogs, ja, und dann helft ihr mir und dann ist die Werbung auch bald weg. Vielen Dank. Spotify als Zuflucht. So sieht's aus. YouTube Music ist eine Katastrophe. Google Play Music ist schon so gut wie auf dem Friedhof. Amazon Music, bei denen ich die ganze Zeit war, also seit einigen Monaten war, ja, hat viel zu wenig Songs, die mich interessieren, also J-Pop und Anime-Songs, da kriegt man ja das Heulen. Das ist ja auch sehr, sehr frustrierend. Nur Fälschungen. Sucht zum Beispiel mal nach Black Rover. Ja, das ist das Titellied von Black Clover. Schaut da mal bei Amazon Music, da findet ihr nur Fälschungen, nur Coverversionen und zwielichtige Versionen dieses sehr genialen Songs von Vicky Blanca, ja, das ist ein japanischer Künstler, und der hat auch den Titel Künstler wirklich verdient. Auf so Sachen wie Spotify, ja, ist der ohne Probleme zu finden, mit dem Originaltitel. Ja, ist ja schon ziemlich ne Schande, was, dass man bei Amazon so viele gefälschte, gefakte Music findet. Und das passiert mir bei so vielen J-Pop-Songs. Also, ich hätte wirklich Lust, da mal die Wettbewerbsschützer darauf aufmerksam zu machen, warum Amazon gefälschte Songs hier anbietet. Clickbait-Songs und so, ja. Keine Ahnung. Aber egal. Das Problem ist, wo kriege ich meine selten genutzte Musik her? Ja, also ich bin kein so permanent Musikhörer oder sowas. Deswegen ist es manchmal schon grotesk, dass ich hier 9,99 Euro für einen Dienst zahlen muss, den ich dann vielleicht mal für eine Stunde oder zwei im Monat nutze. Ja, ist schon ziemlich heftig. Aber okay, so bin ich halt mal. Ne? Übrigens für alle, die sagen, ja, Streaming, Spotify und die ganzen anderen Streamingdienste, das sind Verbrecher, die nehmen den Künstlern das Geld weg, ja, dann lache ich ein paar Mal. So viel, wie ich gezahlt habe, ja, selbst, ich tue es gleich nochmal ausführen, gezahlt habe an Musik oder für Musik in den letzten Jahren, seit es die Streamingdienste gibt, habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben bezahlt. Im ganzen restlichen Leben habe ich nie so viel für Musik bezahlt, als in den letzten 3-4 Jahren durch die Streamingdienste. Weil das einfach nicht drin ist. Wenn ich mir eine CD im Jahr geholt habe, war das mal viel. Ja, ich meine, es gibt ja auch noch Radio. Und früher gab es sowieso Radio und Kassette. Fertig. Das hat vollkommen gereicht für die Lieblingsmusik. Seit ich das hier eben nutze, kriegen die auch die Künstler eben von mir wesentlich mehr Geld, weil, ja, es ist so, per gestreamten Song gibt es ja Tantiemen an die Künstler, wenn die auch relativ gering sind, muss man doch sagen, die Masse macht's dann eben. Ja? Und von daher klappt das auch. Das klappt offenbar so gut, dass es eben auch Leute gibt, die dort so Fake-Songs, Fake-Music einreichen und darauf hoffen, dass die Leute, wenn die danach suchen, da draufklicken, sich das anhören und erst später erkennen, dass das gar nicht die Originalversion ist. Ich glaube, 20 Sekunden oder 30 Sekunden, nachdem man draufgeklickt hat, kriegt der Künstler bereits sein Geld zugeschrieben, sozusagen. Ja? Und somit ziehen die jede Menge Geld ab. Die nehmen einen bekannten Song, ja, der Titel, machen irgendein Cover-Gedudel oder irgendwas, was wirklich manchmal extrem peinlich ist. Ja, was ist das schon als? Da hat einer irgendwie ein bekanntes Lied gesummt und hat es dann hier reingestellt beim Streamen. Und jedes Mal, wenn jemand da draufklickt und länger als 20 Sekunden hört, kriegt der Kohle dafür. Das ist Betrug, ja. Also scheint es aber doch gut zu funktionieren. Wenn es keine Kohle geben würde, würden das diese Betrüger auch nicht machen, oder? So. Und deswegen läuft es eigentlich ganz gut. Und Spotify ist eigentlich jetzt die einzige Möglichkeit noch, die viel Songs bringt und eben vernünftig zugänglich ist. Apple Music ist außer Diskussion. Also vergießen wir sofort, da spreche ich noch nicht mal drüber. Amazon Music, wie gesagt, viel, viel, viel zu wenig Titel. Und wie gesagt, YouTube Music und Google Play Music ebenfalls sinnlos geworden. Auch wenn es vielleicht jetzt noch einigermaßen funktioniert bei Google Play Music. Das ist abzusehen, ja, dass mir keiner heult nächstes Jahr, wenn Google Play Music abgeschaltet wird. Ich hab's euch jetzt schon gesagt, also, ne? Könnt euch jetzt schon mal auf die Suche machen. Und Spotify kam halt hier mir wieder in die Quere. Ich habe ja schon mal Spotify abonniert gehabt. Gefällt mir besonders, dass eben Ogwarbis genutzt wird, was eine exzellente Qualität mobilmäßig gibt und trotzdem nicht so viel Datenübertragungsraten. Also, das ist besonders schön, meiner Meinung nach. Es gibt allerdings mittlerweile Unterschiede, die Web-Version, also das, was ihr im Browser anhören könnt, ist nicht mehr Ogwarbis, sondern das ist AAC. 256 Kilobit, wenn ihr ein Premium-Abo habt. Auf Mobilgeräte und in der App, also in der Desktop-App, ist es nach wie vor Ogwarbis und damit bin ich dann auch zufrieden. So. Viele, viele Musiktitel, wie gesagt, kein Problem. Es gibt Vergünstigungen für Studenten, es gibt einen Family-Plan für 14,99 beispielsweise und 9,99 kostet es für Normalos. Von daher reiht sich das in die Riege da ein und ja, was die Menge an Titel angeht, kann eigentlich nur noch YouTube Music mithalten. Allerdings bei YouTube Music ist es so, wenn ihr da eine Playlist angelegt habt, das ist mir schon so oft passiert, ja, eine Woche später geht ihr in die Playlist rein und ja, ein Viertel der Songs ist nicht mehr verfügbar, weil sie gelöscht wurden. Tja, das ist halt, wenn man alles, was irgendjemand uploadet, in die Playlist reinmacht, wenn der sagt, nö, ich lösche das jetzt, das ist mir zu heikel, ja, dann ist es halt weg. Ja, so ist das. Und bei mir war das halt, wie gesagt, besonders stark, weil die Anime-Songs, das waren meistens eben, war eben meistens Content, das von anderen Leuten hochgeladen wurde. Was auch sehr, sehr komisch ist, ne? Ich bezahle für die Musik zu hören und höre dann die Sachen, was irgendjemand uploadet, vielleicht ganz ohne Berechtigung dafür. Und dafür zahle ich Google Geld. Wow. Ich weiß nicht, ist das rechtlich okay? Naja, egal. Da ich keinen Bock habe, mich mit Google anzulegen, gehe ich dann lieber und gucke mich dann eben woanders um. Da bin ich eben bei Spotify gelandet. Und ich habe hier auch einen schönen Artikel gefunden bei Android Central, eben was Spotify betrifft. Und ja, die Soundqualität, sage ich mal, ist auch hier wieder subjektiv. Ja, es ist... Leute sind nun mal voreingenommen, das ist ganz klar. Man kann die Soundqualität messen, virtualisieren und richtig auch messen durch Systeme und da kriegt man dann ein etwas objektiveres Bild. Aber das spielt keine Rolle, wenn die Leute meinen, Spotify hört sich schlecht an, dann hört sich schlecht an. Wenn die meinen, YouTube hört sich schlecht an, dann hört sich schlecht an. Aber ganz ehrlich, YouTube Music mit den hochgeladenen Songs im Vergleich zu Spotify mit den professionell kodierten Songs, ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr drüber zu sprechen. Ja? Also, ne? Gut, also das ist schon mal nicht schlecht und deswegen, ist Spotify eigentlich der perfekte Platz, um abzuhauen, bevor Google hier diese Sachen komplett über den Jordan schickt. YouTube Music bleibt natürlich erstmal, ich sag natürlich, also erstmal, aber bei der katastrophalen App weiß ich nicht genau, wie man das überhaupt vernünftig nutzen soll. Also ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Die Spotify-App ist im Gegensatz dazu das reinste Gold. Und selbst die wird ja auch manchmal kritisiert, ja. Und was gar nicht geht eigentlich, ist dieser schwarze Hintergrund. Aber okay, ich gucke zum Glück nicht so arg oft auf die App bei Musik hören. Dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich stelle die mir einfach invertiert vor. Es gibt noch andere Musikdienste, beispielsweise wie dieser. Das Positive bei Spotify ist, dass Spotify auf quasi jedem Gerät verfügbar ist. Egal, ob ihr PlayStation 4, irgendeine Box, die ihr aus dem Discounter holt, ja, mit Internetanbindung, eure Smartphones, eure Home-Geräte, alle funktionieren auch mit Spotify. Weil das eben auch einer der Vorreiter ist bei Streaming Music und deswegen haben sich da eben alle Firmen darauf eingeschossen. Und deswegen ist das auch gut. Da gibt es für mich nicht viel zu überlegen, denn es muss mit den verschiedenen Assistenten zusammenlaufen, mit Google Assistant, mit Amazon Echo, mit den Handys, mit eben den Fire TV beispielsweise, ja, und so weiter und so weiter. Und am Schluss habe ich immer noch die, die Möglichkeit, das Ding sogar auf einer PlayStation 4 abspielen zu lassen. Übrigens gibt es sogar bei der PS4 eine Funktion, spezielle In-Game-Musikfunktion. Das bedeutet, ihr könnt einen Modus aktivieren, wo ihr die Musik von Spotify anstelle der In-Game-Musik hört. In den Spielen super cool gemacht. Das habe ich früher, als ich Spotify-Abonnent war, oft gemacht bei GTA 5, als ich einfach keine Lust mehr hatte, immer nur die gleichen Songs immer wieder zu hören. Ja? Und dann habe ich das gemacht. Super Sache. Okay. Na, jetzt komme ich ja zum nächsten Thema. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange über Spotify gequatscht habe. Ach, du liebes bisschen. Wir sind ja schon total hinten dran. Entschuldigung, Leute. Wahnsinn. Samsung Galaxy Tab S5e kommt auf den Markt. Da wird einiges erwartet, sage ich mal. Denn das 10,5 Zoll Display mit 2560x1600 Super AMOLED Display und einer 7000 mAh Batterie, also Akku drin, das wird nicht schlecht sein. Davon gehe ich aus. USB-C natürlich, auch Samsung DeX, also der Samsung Desktop Modus wird unterstützt werden. Das sind schon Daten, die einem aufhorchen lassen. Wahrscheinlich steht deswegen auch nicht der verfügbare Speicher drin, denn der wird wahrscheinlich wieder eine Katastrophe sein. Ja, hier unten steht's. Also es gibt eine Version mit 4 GB und eine mit 6 GB beim S5e. Ich weiß nicht, warum Tablets generell weniger Speicher haben als Smartphones. Die müssten eigentlich mehr Speicher haben, weil man damit mehr macht. Also mehr arbeiten sollte. Ja. Oder meine Theorie wird dadurch bestätigt, dass man die Smartphones heute für so viele Sachen benutzt, die man sonst gar nicht macht. Also das sind die Workhorses sind momentan die Smartphones. Ja. Ja, Video, 4K und alles mögliche wird da bearbeitet und gemacht. Und das alles muss sofort passieren, in Echtzeit und hin und her. Ja. Und die brauchen eine unglaubliche Leistung. So ein Tablet, na, das ist dann für die Produzenten sozusagen, die haben ein bisschen mehr Zeit, ne? Das muss alles nicht. Und 4K-Videos kann man sowieso vergessen auf dem Tablet, ne? Gut, also trotzdem bin ich sehr gespannt auf das S5e, denn der Preis ist ziemlich gut, ja. Ab $400 startet das Ganze. Das lässt natürlich aufhorchen. Von einem kleineren Galaxy Tab A 10.1 Zoll will ich jetzt gar nicht groß sprechen. Das ist natürlich auch wesentlich günstiger, aber hat auch von den Leistungsdaten her, ja, sagen wir mal, Leistungsdaten 2014. Ja, genau. Oder 2015. Sind wir fair. So, was gibt's noch? IKEA bringt günstige Sonos-Lautsprecher. Also wenn ihr auf sowas steht, die bringen jetzt die Symphonisk Wi-Fi-Speaker und da drin steckt ein Sonos-Gerät und die sollen richtig günstig sein. Ab 100 Euro gibt es einen Sonos-Speaker. Fantastisch. Mit integrierter Lampe für 179 Euro. Im August werden die wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Habt also noch ein bisschen Zeit, eine interessante Geschichte meiner Meinung nach. Das könnte eine interessante Partnerschaft werden. Und warum nicht? Ja. Man kann nie genug Angebote an Lautsprecher haben. Snapchat versucht Android-User zu umgarnen mit einer Twitter-Serie an Werbung, ja, die Tweets. Ach Gott, Der fröhliche Geist, ja, es fällt in die Arme von Android, ja, und die Entwickler schwören, wie genial die Android-Version jetzt ist und ja, dass sie Android lieben und alles Mögliche hin und her, nachdem sie ja seit Jahren die App total verbockt haben bei Android, ja. Und auch jetzt ist die Frage, warum wird die Kamera-API nicht genutzt? Ja, aber okay, gut. Vielleicht gebt ihr mal eine Chance, wenn ihr bei Snapchat aktiv seid. Ansonsten, jupp, weiter. Befürchtungen könnten sich bewahrheiten. HTC ist vielleicht bald aus dem Smartphone-Game raus. Ich hab's schon, ich glaube, vorletzte Woche mal angesprochen, nachdem ich ja gesagt habe, wegen den Apps, die verschwinden, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass HTC die Segel streicht, was Smartphones betrifft. Es sind jetzt weitere Apps gelöscht worden und jetzt geht auch Talk Android davon aus, dass möglicherweise HTC das Ende ihrer Smartphone-Ära einläutet und keine Smartphones mehr anbieten wird. Ansonsten ist die sukzessive App-Deaktivierung im Play Store nicht zu erklären. Logisch wäre es sowieso, denn die Entwickler sind alle zu Google gegangen. Meine Spekulation war, dass die eben die bestehenden Designs eben noch umgesetzt haben, jetzt aber ohne Smartphone-Division neue Smartphones zu entwerfen, ist nicht plausibel. Und von daher wird eben jetzt erwartet, dass die in nächster Zeit möglicherweise bekannt geben, dass sie keine Smartphones mehr verkaufen. Das wäre ein trauriger Punkt in der Geschichte von HTC, aber ein durchaus logischer Grund. So, jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit dem S10 Plus. Der kriegt es vielleicht, Entschuldigung, im Mai, am 14. Mai bereits eine Riesenkonkurrenz. Nämlich dann kommt das OnePlus 7 heraus. Also OnePlus macht ja die Releases immer halbjährlich. Und wenn ihr denkt, im Moment mal, vor kurzem kam doch erst das OnePlus 6T. Richtig. Und jetzt kommt das OnePlus 7. Ja? Also so ist es nun mal bei OnePlus. Und da wird einiges erwartet. Da ist nämlich auch ein Snapdragon 855 Prozessor drin. Und die Android-Welt überschlägt sich, ja, geradezu. Es soll sogar zwei Versionen geben, eine Normalversion und eine Pro-Version. Bei der Pro-Version wird heftig spekuliert, ob da vielleicht 5G sogar mit drin ist. Nicht, dass das momentan noch irgendwie interessant wäre, weil, okay, hat das Phone 5G und man kann nichts damit anfangen. Ja, also bis zur nächsten Generation kommt man schon auch ohne 5G aus bei uns, weil vorher eben sowieso nichts passiert. Ja. Und da wird halt erwartet, dass es eine richtige Powermaschine wird. 6,5 Zoll Full HD Plus Display wird erwartet. Ein Teardrop Notch. Wobei es da auch Unterschiede geben soll, angeblich, zwischen dem Pro und der normalen Variante. Ja. Hui, da geht's rund. Natürlich, es gibt noch keine festen technischen Daten, ja. Aber es ist ja klar, das Ding wird rocken, ja. Die Daten, die soweit spekuliert werden, habe ich ja schon gesagt, 6,5 Zoll Display, Full HD Plus, Qualcomm Snapdragon 855, drei Kamerasensoren, was ebenfalls neu ist bei OnePlus, ja, und Front-Facing-Kamera ist eine einfache, 4150 mAh Akku, was darauf hindeutet, dass es vielleicht sehr ausdauernd ist, nicht schlecht. Und ja gut, Preise, jetzt stellt euch mal darauf ein, das OnePlus 7 ab 599, würde ich sagen. Ist jetzt aber auch reine Spekulation, wenn ich die Preise angucke, wie die sich entwickelt haben. Ja, OnePlus 5T 499, OnePlus 6 529, OnePlus 6T 549. Ich würde sagen, 599 ist eine logische Konsequenz bei dem OnePlus 7. Ja. Jo, also so sieht's aus und da wird genug Speicher drin sein, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. 8 GB Minimum, ich würde sogar spekulieren, dass 10 oder gar 12 GB Hauptspeicher drin sind und unter 128 GB Storage wird hier auch OnePlus nicht mehr anfangen. Ob es dann in der kleinen Version zum 256 GB sein wird, weiß ich nicht genau. Und vielleicht gibt es sogar eine Version in der Pro, bestimmt mit 512 GB. Einfach auch, um hier Samsung auch Paroli zu bieten. Ob es auch wie bei Samsung eine 1-Terabyte-Version geben wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil ich denke, dass da vielleicht Probleme bei den Speicherchips, also die Besorgung von Speicherchips bei OnePlus eine Rolle spielt. Ja. Damit die Preise auch irgendwo gehalten werden können. Weil OnePlus bringt es nichts, wenn die ein Gerät rausbringen, wo fast so teuer ist wie das Samsung Galaxy S10 Plus, auch wenn es die gleichen Leistungsdaten, was ein Speicher hat, ja, da drin hat und dann, naja. Aber wenn wir das mal sehen, immer die OnePlus-Geräte bei den gleichen Prozessoren, meistens performanter als eben die Gegenstücke von Samsung, ja, und deswegen darf man davon ausgehen, dass das OnePlus 7 dem Samsung S10 gewaltig in den Allerwertesten tritt. Ja, also von daher erstmal noch abwarten, was am 14. Mai da gezeigt wird. So, ganz kurz noch, Line Messenger verändert die Android-App-Menübar. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wollte euch aber schon mal hier für die Leute, die jetzt in der Community aktiv sind in Line, schon mal sagen, also vielleicht habt ihr auch schon die Nachrichten gelesen, aber bei Line gibt es da so eine News-Ecke, ja, und da gibt es eine Änderung. Offenbar gab es Bedienprobleme bei Android, bei verschiedenen Android-Geräten, und dem wurde jetzt Rechnung getragen. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, dass es nicht den Flow komplett ändert, weil das jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Auch wenn die Menübar bei Line doch tatsächlich schon sehr verwirrend ist. Aber ja, ihr wisst ja, wenn man sich an was gewöhnt hat, ne, wenn das umgestellt wird, eine App, die man täglich ein paar hundert Mal nutzt, oh weia, das wird heftig. Dann gibt's Gefluche. Na gut. Dein Phone, dein Security Key? Tja, so sieht's aus. Nämlich, jetzt ist es möglich, alle Geräte ab Android 7.0 können ein Security Key sein, oder genau, ein Secure Key. Also statt zum Beispiel eines Neo wie heißen die nochmal? Die Neo Keys, da Yubi Keys, genau, Yubi Keys Neo. Oder andere NFC und Keys und USB Keys, die man da einsteckt, also diese Hardware Dongles, ja. Hat Google selbst welche rausgebracht. Jetzt ermöglichen die, dass das Gerät selbst, also das Smartphone selbst, der Key ist. Eigentlich eine schlechte Idee. Zumindest, wenn man damit sich in sein Desktop einloggt. Aber für sein Smartphone bräuchte man ja auch einen Key. Wenn das Smartphone kann ja nicht der eigene Key sein, dann wäre das ja sinnlos. Jeder Finder hätte ja dann den Key sozusagen. Also geht nicht. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich alle Hardware-Keys ablösen kann. Ich bräuchte dann einen Hardware-Key für das Smartphone. Ja? Zumal ja mein Desktop dann eh weg ist. Aber ansonsten könnt ihr euch dann zum Beispiel einloggen in euren Google-Account mit dem Smartphone als Key, was ja im Prinzip sogar heute schon geht mit der Authentifizierung, nur dass das jetzt eben als richtige 2FA-Methode quasi eingeführt wird. Und ja, damit sind da eben verschiedene Logins möglich, die vorher nur mit einem Hardware-Key möglich wird. Und damit wird euer Smartphone zu einem Hardware-Key. Nicht schlecht. So, die Community jetzt. Ach Gott, sind wir wieder so weit drüber schon über die Zeit. Jetzt gehe ich doch nochmal rein und guck mal. Zunächst mal gab es was mit der Gestensteuerung vom Alexander. Der hat es probiert auf seinem Xiaomi. Und kam damit nicht ganz so gut zurecht. klar, es ist natürlich eine sehr persönliche Sache mit dieser Bedienung, mit dieser Gestensteuerung. Da wird vielleicht nicht jeder damit warm. Hauptsächlich wegen dem Doppelklick auf den Reason-Button hat es den Alexander gestört. Diese Gestensteuerung. Ja, ich meine, da kann man nichts dagegen sagen. Also wenn ich auf die mit der Gestensteuerung, die ich liebe, die wird auch nie wieder verschwinden. Ich werde nie wieder ein Gerät nutzen, bei dem es nicht möglich ist, die Gestensteuerung zu aktivieren. Ich will keine Buttons mehr unten haben. Die 7% Bildschirm sind relevant. Ja, die sind sehr relevant. Ja, die will ich nicht nutzen, weil die nämlich für die Buttons vollkommen sinnlos verbraucht werden. Ja, also von mir aus gesehen. Wenn ich auf die vorherige App wechseln will, zumindest ist es beim Honor View 20 so, dann gehe ich quasi in der Mitte hoch, ja, und bleib kurz drauf, dann öffnet sich die Taskliste. Und das Honor macht die vorherige App dann auf die Front. Das heißt, ich muss nur nach oben ziehen, warten. Und dann einfach nochmal draufdrücken. Die App in der Mitte ist immer die vorherige App. Also zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt Line auf, ich ziehe nach oben, bleib so, jetzt kommt Fritz Phone, ich tippe auf Fritz Phone, okay, die wird geöffnet. Ich gehe jetzt wieder hoch, ziehe, so, jetzt ist Line wieder in der Mitte und ich klicke einfach noch. Ja? Und das geht auch im Fleischblut über, zack, klick. Da braucht man gar nicht mehr gucken, man muss einfach nur in die Mitte auf den Bildschirm klicken und dann hat man die vorherige App. Ja? Ich weiß nicht, ob das beim Xiaomi auch so ist. Aber wie gesagt, ja, es dauert etwas länger als der Doppelklick, aber vom Weg her ist es eigentlich okay, meiner Meinung nach. Also das haben wir. Und ansonsten, ja, Backbutton never ever again. Ja? Und Home eben einfach nach oben ziehen und nicht halten, sondern einfach loslassen und zack, schon geht's. Wie gesagt, beim Honor. So, Dark versus Light, das war auch ein Thema, das hier ja die Gemüter erhitzt. Der Mario hat geschrieben, der User sollte ganz klar selbst entscheiden können, welchen Modus er benutzt. Dark- oder Light-Modus bevorzugt. Im Nova Launcher ist das schon seit Ewigkeiten implementiert. Gerade den automatischen Wechsel halte ich für sinnvoll. In früheren Android-Versionen war alles schwarz. Ich verstehe diesen Hype darum sowieso nicht. Zum Thema Stock-Android oder angepasste UI kann ich nur sagen, dass ich vor dem Honor Play ein Moto G5 S Plus hatte, nahezu Stock-Android. Mir gefallen die ganzen Features aller EMUI wirklich gut, zumal ich vor dem Moto ein Mate 7 hatte. Ja, also ich muss auch sagen, also zunächst mal nach Dark Mode und Light Modus, ich kann das alles nicht verstehen. Also wenn Google wirklich beim Android Q auf den Dark Modus umswitcht, ohne Möglichkeit, einen Light Modus zu aktivieren, ist Stock Android tot. Für mich. Komplett tot. Mittlerweile ist es wirklich so. Deswegen habe ich ja auch überhaupt erst sowas wie Honor oder Huawei eben in Betracht gezogen. Ja. Oder so eine Conversion eben, weil ich nicht mehr zufrieden bin mit dem Stock Android. Ich war immer Stock Android Fan und für mich kam nichts anderes in Frage als Stock UI. Ganz einfach. Aber mittlerweile ist es wirklich eine Katastrophe geworden. Und da finde ich Anbieter wie Honor und Xiaomi, die bieten da mehr, vernünftigere Sachen für mich, ja, in der UI und deswegen hat es geswitcht. Lieber jetzt eine Nicht-Stock-Android-UI als das Stock-Android. Das ist schon ziemlich traurig, weil ich ja auch großer Verfechter von Stock-Android war, aber tut mir leid, das Dark-Theme ist für mich ein Stubenhocker-UI. Ja, weil draußen im Hellen kann man das komplett vergessen am Bildschirm. Das ist wirklich für Leute, die nur daheim in der Wohnung sitzen und dann jammern, weil das Bild so hell ist, wenn sie da drauf gucken in ihrem dunklen Zimmer. Ja? Ansonsten gibt es keinen logischen Grund dafür. Oder die meinen, schwarz ist jetzt cool, ja, als UI-Hintergrund. Ja? Aber trotzdem, am Computer halte ich das sinnvoll. Mein Terminal am Computer ist schwarz. Ja? Vom Hintergrund her. Logisch. Aber den habe ich auch nicht permanent draußen, im Freien. Und wenn da auch nur ein bisschen Licht kommt jetzt im Sommer, merkt man es mal wieder, dann ist es vorbei mit der schwarzen UI. Das ist, kann man nichts mehr erkennen. Das ist ganz klar, wie ich schon immer gesagt habe, weiß auf schwarz ist Mist draußen. Wenn nämlich das Bild, wenn der Bildschirm erhellt wird, kann man das weiß auf schwarz nicht erkennen. Das schwarz auf weiß kann man wesentlich besser erkennen, wenn das Display von außen erhellt wird. Ist doch logisch. Ja? Aber naja, vielleicht hat ja die Klientel gewechselt. Gut, so. Dann was noch weiter, Google-Laptops. Wer hat das geschrieben? Ei, jetzt habe ich gerade, ich habe gedacht, ich wäre schon durch mit den Community-Nachrichten. Da gibt's noch was. Und zwar ging es da um die Meldung, dass Google sich zurückzieht von der Produktion von Laptops möglicherweise auch sogar Tablets. Ja, der Ewald hat da einen Link geschickt, dass Google durchaus weiter Laptops bauen will. Allerdings der Bericht auf WinFuture ist noch nicht ganz schlüssig, meiner Meinung nach. Wenn man die Entwicklungsteams, die für die Hardware-Entwicklung von diesen ganzen Sachen auffordert, und das ist bestätigt worden von Google, auffordert, sich in andere Teams Arbeit zu suchen und diese Teams auflöst. Ja, wer soll denn dann die Hardware machen? Also die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist, dass das Hardware-Design und die Hardware-Produktion komplett an andere Firmen, die nichts mehr mit Google direkt zu tun haben, abgegeben wird. Und da kommt dann ein Google-Label drauf. So ähnlich, wie das ja auch schon mal gemacht wurde, ganz am Anfang, ja, als es noch diese Pixel-Geräte nicht gab. Ja, da hat man ja immer zum Beispiel bei Samsung oder bei HTC Geräte fertigen lassen und hat einfach da das Google-Label drauf gemacht und hat es dann Nexus genannt zum Beispiel. Ja, und fertig. Das kann sein. Aber die Frage, ist das dann noch ein Google-Laptop? Ich würde mal sagen, nein. Ja. Das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn die Teams eben aufgelöst werden. Dann zeigt es, dass das Interesse bei Google an den Hardware-Geräten auch deutlich zurückgegangen ist. Und dann höre ich sowieso wieder die Glocken auf dem Google-Friedhof läuten. Ihr kennt das ja, ne? Gut, dann komme ich jetzt auch zur App der Woche. Ja, sorry übrigens für all die vielen anderen Meldungen, die keine Berücksichtigung mehr fanden in der Community. Es ist zu viel los, ich muss einfach ein paar Sachen auswählen. Ging halt nicht alles. Neon Shadow ist die App der Woche und das ist ein schöner First-Person-Shooter. Zwar ist das Setup meiner Meinung nach nicht ganz so ideal. Ja, es ist schon etwas langweilig, hier auf schnöde Roboter zu schießen, rein designmäßig. Aber dennoch, die Grafik ist sehr gut, die Geschwindigkeit beeindruckt, der Sound ist gut, die Steuerung ist sehr gut. Und einer der Gründe, warum diese App gegenüber anderen Apps, wie zum Beispiel Call of Duty, Modern Combat und so weiter, das ja auch für Android gibt, hier sich durchgesetzt hat bei dieser App der Woche, die speziell wollte ich jetzt mal einen First-Person-Shooter machen, war einfach deswegen, weil Neon Shadow mit verschiedenen Controllern zu spielen ist. Und auch mit dem Android Shield TV. Mit dem Android Shield. Nvidia Shield. Oh Mann. So, nicht TV, Vorsicht. Also, ne? Heißt Support for Nvidia Shield. Sehr gut. Aber alleine schon, dass ein Controller hier benutzt werden kann, und zwar ein MOGA-Controller, aber auch von verschiedenen anderen Anbietern, ja, ist eigentlich für First-Person-Shooter ein Muss. First-Person-Shooter auf dem Display, am Touch-Display ist eine Katastrophe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen kann ein First-Person-Shooter bei mir nur vernünftig zu spielen sein auf dem Android, wenn man einen Controller dafür benutzen kann. Und genau das ist eben bei Neon Shadow möglich. Wie gesagt, das Setup, klar, ich kann mir schon vorstellen, warum das, dieses Setup genommen wurde. Im Prinzip ist es sowas wie, ja, wie ein Doom, aber natürlich nicht wie das alte Doom, sondern technisch ein bisschen anspruchsvoller halt, ja. Aber halt mit Robotern. Da schwingt natürlich der Gedanke mit, ja, die nehmen natürlich hier Maschinen, weil es da keine großen Probleme gibt, ja. Faszinierend auch, ich glaube auch tatsächlich, dass diese Maschinen ursprünglich von der Grafik her eben Lebewesen waren, denn also Roboter, die bluten rot, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja, das ist wohl die Erklärung, ne? Multiplayer-Matches sind möglich, aber, und das möchte ich besonders hervorheben, es ist eben auch ein Singleplayer-Game-Modus, einen guten Singleplayer-Game-Modus, denn das ist das, was man sich erstmal erhofft, noch auf dem Android-Gerät. Die Multiplayer-Deathmatches, die da möglich sind, sind natürlich auch verführerisch, aber da kommt es eben auch auf die eigene Hardware an. Wenn da jemand mit einem Mördergerät drin ist, dann hört am besten auf zu spielen, wenn ihr gerade ein Gerät habt, das schon über 2 Jahre alt ist, ja, weil dann habt ihr 0 Chance mehr. Euer Gerät ist einfach zu langsam dafür. Da geht es um jede Millisekunde wieder und das führt sehr stark oder sehr schnell zu Frust. Ja. Beim Singleplayer-Match nicht mehr so. Da spielt es eigentlich keine Rolle. Cool. Das Ganze ist, haltet euch fest, kostenlos. Ja? Zwar war dieses Spiel tatsächlich mal zu kaufen, aber das kam wohl nicht gut an. Jetzt enthält es Werbung, ist aber dafür kostenlos. Ja, da kann man dazu stehen, wie man will. Die Firma hat es probiert, es hat offenbar nichts gebracht und deswegen, ja, haben sie es eben jetzt so gemacht, das sind die Spieler dann selbst schuld. Aber die Werbung, sage ich mal, stört jetzt nicht so arg, dass das Spiel dadurch jetzt nicht mehr zu zocken wäre. Und von daher, ja, ist in Ordnung. Vorteil ist, ihr könnt es einfach mal ausprobieren, ob es euch zusagt. Crescent Moon Games dürfte ja einigen ein Begriff sein, hat jedenfalls da gute Arbeit abgeliefert. Hat auch gute Bewertungen bekommen und ich denke, man kann es auf jeden Fall mal probieren. Ja, es ist nicht die neueste App, das muss man auch mal sagen. Deswegen, das müsst ihr auch berücksichtigen, also erwartet nicht die Mega 2019-Grafik. Das Spiel ist letztes Mal 2017 geupdatet worden und dafür ist es aber auch verdammt gut. Und Spaß macht es auf jeden Fall. Deswegen App der Woche. Neon Shadow. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Entweder auf YouTube unter dem Video oder in der Line-Community. Link findet ihr im Video als QR-Code oder in den Shownotes, die ihr sowohl im auf YouTube findet, als auch bei uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja, und nochmal ganz kurz, ja, falls ihr wirklich klicken wollt auf die Banner maikorio.blogspot.com oder riocentral.info, ja, einfach mal draufklicken. Sorry für die schamlose Aufforderung, da noch auf die Werbung zu klicken. Ja, was fällt dem Rio ein, Mensch? Ja, unglaublich, ja. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Rio. Ja, nein. Bleibt gesund, halte die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! and drawings rule the world.